zu einer neuen Folge des Pukala-Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin der Max. Und ich bin die Sandra. Wir reden heute über Online-Games und Multiplayer-Games. Ich habe das Ganze mal in drei Bereiche geteilt, nämlich in Browser-Games, in Koop-Games und in Multiplayer-Online-Games. Anfangen fangen wir direkt mit Browser-Spielen, weil ich würde jetzt mal behaupten, das sind so Spiele, mit denen man sehr früh anfängt, weil sie einfach leicht zu spielen sind, einfach wenn man ins Internet geht. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie seid ihr sozusagen, ihr da persönlich rangekommen, wann habt ihr mal das erste Mal im Internet ein Spiel gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr, wann das erste Mal war, aber das erste Spiel war auf jeden Fall Boxhead. Ja, das habe ich sogar aufgeschrieben, hier Boxhead. Ich weiß nicht, wer das kennt, ist ein ziemlich sinnloses Spiel, aber... Ja. Die Story ist schön. Nee, es hat keine Story. Ja, es war das erste Spiel, was ich online gespielt habe. Ich glaube, es hat sogar eine eigene Seite. Also wirklich? Ja, also wenn man Boxhead bei Google hat, hat es sogar eine eigene Seite mittlerweile. Krass. Ja, in der Boxhead können wir ja kurz, wenn wir schon am Anfang sind, kurz erklären. Das ist einfach, ich glaube, top-down eigentlich von oben. Das ist ja und so fast von oben. Und eine Art Zombie-Spiel eigentlich. Ja, man ist ein Figur. Genau. Und Teil kommt der Plot-Twist. Und du hast... die kleinen Zombies, also du hast Vierecken. Ja. Das ist wie ein Minecraft Fox Head, weil es viereckig ist. Und dann hast du noch Teufel, die können Feuerbälle schießen, aber die kleinen, die schlagen dich nur, also es rennst vor ihnen weg, also wie Zombies eigentlich. Genau, man sammelt mit der Zeit Waffen auf und alles und so. Du kannst dich auch upgraden und da hast du dann Minen und Schrotflinten. Barrikaden, Fässer. Genau. Ja, Bomben, so ein also Zeugs. Selbstschießende kleine Türme und sowas. Also. Das Coole, was ich an Boxhand fand, war, dass man das auch zu zweit an einem PC spielen konnte. Und sogar Friendly Fire kannst du einstellen. Wenn man hat, dann hat man einfach, der eine hat WASD genommen und der andere die Pfeiltasten und dann noch braucht man, glaube ich, noch eine Taste zum Schießen und dann konnte man das spielen. Das war ziemlich cool. Du konntest sogar gegeneinander spielen auf einer Map. Plus, dass du zu zweit warst, alle Waffen hattest und gegeneinander gespielt. Das war auch cool. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal direkt weiter zu Max. Es geht jetzt nur um Browser-Games. Erstmal Browser-Games, Ich glaube, das erste Browser-Game, was ich gespielt habe, war Wurzelimperium. Aber das habe ich tatsächlich nur 20 Minuten gespielt und fand es dann doof. Kannst du mir erklären, was Wurzelimperium ist? Du hast deinen eigenen Garten und hast so kleine Gartenzwerge und dann musst du sozusagen deinen Garten aufbauen. Und du kannst immer bessere Pflanzen dir holen und die kannst du dann für mehr Geld verkaufen und dann kannst du wieder für den Garten irgendwelche schönen Sachen kaufen. Also, oder ja, halt wieder mehr Fläche, dass du mehr bauen kannst und irgendwie Gewächshäuser und sowas, das ging alles. Also was wie heutzutage bei Facebook hier Farm Hero oder genau, so ähnlich, aber eben wirklich nur auf Garten. Okay. Sandra? Ich muss jetzt ganz uncool antworten, meine ersten Browser-Spiele waren auf Panfu, Cyber-Zwerge und Neopets. Ich glaube, das erklärt sich selbst, oder? Nein, ich kann Cyber-Zwerge nichts vorspielen. Es klingt nach 80er-Jahre... Testosteron-Neon. So ungefähr war es dann auch. Und es ist eben so einfach nur Spiele für Kinder. Und das war mein erster Kontakt mit Spielen. Ich bin total uncool, es tut mir leid. Aber das muss ja auch mit aufgegriffen werden. Also. Na, wobei, bei Kindern muss ich eigentlich sagen, dass ich auch relativ früh angefangen habe. Das war bei mir auch Grundschulezeit. Und da haben wir nur noch ein Modem gehabt. Wir hatten noch kein richtiges Internet. Weil, keine Ahnung, bei uns hat es relativ spät angefangen. Weshalb wir uns immer erst ins Internet einwählen mussten, da hatte so eine schlechte Leitung. Und dann hatte ich, glaube ich, auf Spieleaffe oder so. Genau. Seite 55 und sowas. Ja, also ich war immer auf Spieleaffe oder auf Gamepost. Und auf Spieleaffe gab es so ein Spiel, ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, mal bei dir, Max, gesehen. Das war irgend so ein Spiel 2D von der Seite gesehen, wie man Motorrad steuert. Einfach über irgendeine Piste und dann kann man Tricks machen, so Trials-artig. Ja. Und da habe ich das irgendwie eine halbe Stunde hat das gebraucht, um vorzuladen. was heutzutage vielleicht einfach in 2 Sekunden geladen wäre. Und dann konnte ich spielen und hat geruckelt irgendwie, weil es trotzdem noch Internet brauchte. Und dann, keine Ahnung, kam dann, ja, okay, in 5 Minuten ist Internet verbraucht für die Stunde. Hören Sie auf. Und ja, so war mein Anfang. Und wie schon gesagt, ich habe gerade angefangen mit... den Seiten, also ich habe jetzt im Kopf Spieleaffe und Gamepost. Gibt's noch andere? Seite 55, glaube ich, hieß das. Hm? War auch so eine Spieleseite. Das war die einzige Spieleseite, die in der Schule ging. Also wenn du Infounterricht hattest, Seite 55 ging immer, der Rest war alles gesperrt, aber. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern, aber. Doch, da sind wir dann immer. Es war so, der Unterricht hat aufgehört und es gab in der Bibliothek 2 Computer. Ja, das war immer. Wenn man eine Freistunde hatte, es hat noch gar nicht geklingelt gehabt. Mittagspause. Da ist einer immer hochgesprintet, hat so einen Computer besetzt und die anderen haben dann den sein Zeug mit hinterhergebracht. Das war bei uns immer so der Max, der auch schon im Podcast war, nicht den wir jetzt hier haben, sondern der Max, der andere Max. So 15 Leute um so einen kleinen PC rum und dann haben wir immer hier dieses Beach, irgendwas mit Beach. Beach King. Beach King gespielt. Aber das war ja kein Online-Spiel. Aber nee, trotzdem. Sagen wir mal, einer, okay, wir bringen dein Zeug mit hoch, renn. Das war immer ziemlich geil, ja. Ja, und Gamepost, irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie kam es mir so vor, als hätte ich mir von Gamepost ein, zwei Bieren runtergeladen. Aus Versehen. Aber da gab es auch dieses eine Spiel, das haben wir auch extrem viel gespielt, auch von der Seite, weil die Browser-Games, die können ja, haben ja alle keine großen grafischen Leistungen. Und von der Seite gesehen, so eine Person mit einer Knarre, und dann musste man so irgendwie so Laborkomplexe reinigen und sowas. Und dann was dann immer so mit hinhocken und dann so über eine Kante nach unten zielen und jemand... Ja, warte mal, wie hieß denn das? Das war auch so ein ziemlich cooles Spiel. Und dann hat man irgendwie verschiedene Waffen gehabt und man hatte Sturzschaden, wo es einen dann immer zersammelt hat und... Wie hieß denn das? Das stimmt, da hattest du dann auch, konntest du ja Anzüge und so... Genau, du hattest dann plötzlich irgendwann einen Helm und so. Das war, das haben wir auch extrem... Das war lustig zu spielen. Wie hieß denn das? Das war lustig. Also ich verbinde Gamepost nur mit diesem Spiel, weil wir sind immer Gamepost und direkt das Spiel, genau. So Gamepost und dann direkt das Spiel, immer die ganze Zeit. Wenn das kann, müsste das bestimmt, dann müsste man mal fragen. Ja. Schön, dass du Nachnamen genannt hast. Wegpiepen. Ja, danke. Ich will nicht schon wieder damit anfangen. Jonas hatten wir ja auch schon im Podcast. Genau, was auf welchen Seiten wart ihr noch? Also gibt's noch irgendwas? Panfu, hast du gesagt? Panfu, ja. Da war ich sogar auch mal drauf, aber ich habe mir das nur angeguckt. Ich habe noch mehrere Spieleseiten gehabt und mir fallen gerade die Namen nicht ein. Ich habe die ganze Zeit versucht, darüber nachzudenken. Mir fällt es einfach nicht ein. Spielst du gab's auch noch, oder? Oder irgendwie sowas ähnliches? Ja. Das habe ich auch nur im Kopf, aber kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Lebst du noch oder spielst du schon? Ich habe mir mal ein paar Spiele aufgeschrieben, an die ich mich noch erinnern kann. Da habe ich hier einmal im Boxset, das haben wir schon drüber geredet. Einmal, jetzt weiß ich die Namen nicht mehr, aber das war also ein Spiel, da hatte man einfach ein Gebäude, was aus länglichen Hölzern oder Metallrahmen gebaut war und man musste einfach möglichst kreativ... Sprengen. Ja, genau, und man musste hatte dann am Anfang nur ein normales Dynamit und später hatte man dann irgendwie Vakuumbomben und so. Und dann musstest du das Haus immer unter die Linie, unter so eine Linie zusammensprengen oder manchmal auch, dass es die Nebenhäuser nicht erwischt und so. Genau, das hat mir total Spaß gemacht. Weil du kannst so probieren, wenn ich dort Sprengsatz ransetze, dann fällt es so runter und das fand ich ziemlich geil. Und was ich auch noch sehr, sehr viel gespielt habe, war so ein Bubble-Shooter, wo du unten eine Kugel hast und immer hochschießt und dann ist die anderen auflöst. Dieser Klassiker, ne? Ja, aber das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Oder 3 gewinnt, was es immer gibt mit Candy Crush und sowas. Das habe ich nie gespielt, 3 gewinnt. Wie das? Jedenfalls ist das Konzept von Candy Crush. Wo du die Diagonale oder drei in die Reihe bringen musst und der andere muss es eigentlich verhindern. Ah, okay. Andere Spiele noch, die ihr gespielt habt, die euch jetzt so voll einplappen, über die ihr reden wollt, die prägend für euer Browser-Spiel. Ja, da gab es dann mal diese Spiele, wo du hattest, das war immer so ein Militärspiel, du hattest zwei Kasernen und konntest dann immer Truppen ausbilden. Ja, von rechts und links. Und die sind dann einfach gelaufen und du konntest nicht mehr steuern und haben selbst gekämpft. Und dann hast du, wenn jemand so vernichtet hast, dann reinhält, konntest du wieder neue machen und dann musst du mal gucken, was kommt jetzt entgegen und so. Und dann musst du die Basis von den anderen zuschauen. Ja, das waren dann diese ganzen Tower Defense, gab es ja auch noch, die waren ganz, ganz auch beliebt. Oder an was ich mich erinnere, das habe ich nie richtig gespielt. Ich glaube, du hast mal Stämme gespielt, also ich zeige gerade auf Christoph. Stämme? Du auch? Ja, Stämme. Die Stämme. Und ich habe dann irgendwie eine Klasse höher, der war damals, der hat irgendwie erzählt, Penner Game hieß das oder sowas. Da hat man einfach irgendwie einen Penner gespielt. Und Pfandflaschen, das war so ein Zeitspiel. Genau, das sind diese Zeitspiele, wo man irgendwie 6 Stunden in Echtzeit geht der Pfandflaschen suchen oder so. Auf die hätte ich jetzt auch abgezielt, weil die ja wirklich die Multiplayer-Spiele sind. Es gab da noch O-Game, kann ich mich das erinnern, das war so ein Weltraum-Ding. Und da gab es noch sowas mit Piraten. Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, wie das hieß. Da hatte man so ein Piratenschiff und konnte dann musste Ungeheuer bekämpfen und sowas, das war ein bisschen seltsam. Aber auch so über lange Zeit. Genau. Es gibt ja jetzt auch noch diese ganzen... Grepolis zum Beispiel. Dark Orbit wird auch... Dark Orbit, genau. Aber in diese, sag ich mal, längerfristigen also Browser-Games bin ich nie richtig reingekommen. Ich auch nicht. Das sind ja die man wirklich so ein bisschen länger spielen kann. Ja, außer jetzt das... Shakes and Fidgets. Das habe ich mal eine Zeit lang sehr aktiv gespielt. Das war auch sehr... Es war eine Art Rollenspiel, aber auch so in dem... Und irgendwann ging dann halt so eine Quest über mehrere Tage und das war dann einfach langweilig. Da war dann die Motivation weg. Ja, Christoph, du wirst noch. Ja, so. Na, hier, Das eigentlich Zeitspiel, was ich, womit ich was anfange, ist Clash of Clans. Ja, aber das ist ja dann, das ist ja nicht unbedingt so, dass du dann irgendwie einen Angriff machst und okay, Angriff dauert jetzt so lang. Außerdem ist es ja nicht im Computerbrowser. Ja, achso, ja, gut. Von daher, ja. Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, denkt ihr, solche Browser-Games sind ernst zu nehmen? Also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt über das Gaming spricht und über Gamer, ist das dann, könnte man sagen, ja, okay, ich bin, sag ich mal, Gamer, weil ich die ganze Zeit Browser-Games spiele. Oder kann man es einfach nur als lustigen Zeitvertreib nebenher sehen, als nicht ernst zu nehmen? Ich finde das eher so ein Hobby. Ich meine, ich würde jetzt nicht so jemanden als Gamer bezeichnen, nur weil er die ganze Zeit Farmerama spielt und seine Felder dann bewirtschaftet. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so wirklich ein Spiel. Also eher so ein Hobby. Hm. Also so lustiger Zeitvertreib. Genau. Kann man ja eben nicht von Spielen reden, gerade so was wie Farmerama oder diese ganzen komischen Zeitspiele. Da ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit davor sitzt und jetzt wartest, noch 59 Minuten, habe ich es geschafft, sondern das macht man halt dreimal am Tag oder wenn man dann weiter ist, vielleicht dann sogar bloß zweimal die Woche und dann war's das ja, dann wartet man einfach. Ja, jetzt liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben die Browser-Games sehr begrenzt sind in ihren Mitteln, da man es eben nicht irgendwie auf dem PC lädt oder sowas oder nur eben teilweise in RAM, sind die nicht sehr grafisch anspruchsvoll und auch von der Engine, also ein Zeug, die können ja nicht viel leisten, deswegen ist es meistens 2D irgendwas. Man muss ja auch sagen, die sind dann auch kostenlos dazu. Ja, eben. Aber meistens kann man echt Geldtransaktionen durchführen. Micropayment ist ja etabliert. Ja, irgendwie muss ja Kohle auch verdient werden. Ja, aber jetzt denke ich gerade so an die Seite, also hier auf den ganzen Seiten, diese kleinen Spiele, wo es hier tausende Spiele gibt. Ja. Dann, also das ist, denke ich, das ist vielleicht für die ersten, so die, wie wir gesagt haben, damit hat man angefangen, überhaupt mal zu spielen. Dafür, da ist das für einen noch tolle Grafik und wow, ich kann da was anklicken und es bewegt sich. Ne? Ja, da ist eher der Spaß das Wichtige als die Grafik. Das ist einfach nur so, ja cool, ich kann es mir vorstellen, ich sehe, was ich mache und dann den Rest, der ist dann Skill, über den man sich freut, dass man irgendwas schafft und so. Genau. Wollt ihr noch was über Browser-Games sagen? Weil sonst gehen wir direkt zu den Koop-Games. Da denke ich nämlich, können wir vielleicht ein bisschen mehr drüber reden. Ich habe mir erstmal auch wie den bei allen anderen Kategorien aufgeschrieben, wie seid ihr an die Koop-Games rangekommen? Weil beim Christoph und mir habe ich direkt so eine Idee im Kopf. Also wir sind beide hier bei Max in die Koop-Spiele Mario und was war das wieder? Halo. Mehr, da war auf Mario. Irgendein Fußball-Team war das. Marios, hier. Smash Football. Ja. Und natürlich Halo. Naja, aber später erst. Ja. Ja, aber trotzdem, das war so. Halo war auch mehr dann gegeneinander eigentlich, wenn wir. Und Super Smash Bros. Haben auch mal gespielt. Stimmt, aber das ist eigentlich auch. Das waren so die ersten Koop-Spiele. Ach, das ist wunderschön. Ja, also das war bei uns drei, war es wirklich bei Max. Ich weiß nicht, hast du dann auch angefangen oder hast du schon früher mit deinem Bruder oder so gespielt? Nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte. Also. Ich kann mich erinnern, dass wir vom Atari her einige Spiele hatten, die man auch miteinander spielen konnte gegen eine KI, aber ich finde so cool, dass du nicht benennen. Ich finde so cool, dass du schon so extrem mit den frühen Konsolen angefangen hast durch deinen Bruder, dass du da schon so noch diese ganz alten Konsolen sozusagen kennst, mit denen ich jetzt gar nichts am Hut habe. Außer Christoph und ich damals Super Nintendo im Hort. Ja, stimmt, hier Diddy Kong und was weiß ich, wie das hieß hier. Also doch auch den Donkey Kong und diese komische Den kleinen Affen mit dem Mario. Oder Mario. Das war einfach nur entweder Donkey Kong und Diddy Kong oder eben hier Mario, das wir gespielt haben. Ja. Immer nach der Schule direkt in den Hort gerannt. Ja, damit man ja erst an dem Scheißding ist. Ne? Ja, genau, und dann alle vertrieben. Und dann wurde immer mit dem Gummihammer wurde das Spiel oben reingekloppt, dass es irgendwie drin ist und anerkannt wird. Wir können gleich drüber weiterreden, aber ich will die Sandra nicht so ausschließen, du Koop-Games. Naja, ich hatte nie wirklich eine Konsole, deswegen war meine Koop-Experience doch nicht so ausgeweitet. Ich hatte aber mal so einen Nachbarn und mit dem habe ich immer Rayman M gespielt. Das war mein erstes Koop-Spiel und das haben wir tagelang gespielt, so richtig gesuchtet. Sonst eigentlich nur so Autorennspiele, aber sonst spiele ich jetzt nur noch Koop-Spiele auf Steam. Also vielleicht so Left 4 Dead oder eben Saints Row im Koop-Modus, aber sonst nicht wirklich viel. Okay, da kommen wir gleich noch dazu, weil ich will noch drüber reden. Es gibt ja einmal Koop im Split-Screen und einmal online. Aber ich wäre noch gern bei diesen Anfängen, weil da können wir schon drüber reden, weil da haben wir ja, das war damals noch auf dem Gamecube, oder? Oder war das? Mario Smash Football und Mario Kart, das war Gamecube, genau. Und Halo war logischerweise die Xbox. Das war Xbox, richtig. Ja, und das so, da bin ich eigentlich so auch richtig erst an die Videospiele rangekommen, dank dir, weil ja, dank meinem Bruder. Halo und dann war es auch gleich nach Halo noch Oddworld. Ja, das war kein Koop-Spiel. Das war kein Koop-Spiel. Das ging nur alleine. Ja. Ja. Aber das war ohnehin, also deswegen habe ich ja jetzt auch wieder Halo, auch um damit wir beide, wie der Chris und ich, das nochmal ordentlich durchspielen. Ja, ich finde solche Koop-Spiele mit Splitscreen, ja gut, das ist der einzige Nachteil ist, finde ich, dass der Bildschirm kleiner ist, aber ansonsten macht es einfach, finde ich, viel mehr Spaß. Genau, und das ist eine super Überleitung, denn ich habe mir aufgeschrieben, Splitscreen oder online. Es gibt ja Koop, man kann entweder Koop online spielen, dann hat man das meistens am PC. Das gibt es auch für die Konsole, aber meistens am PC. Aber ja, ich denke jetzt gerade so an die Ego-Shooter für die Konsole, ist ja online. Ja, gibt's auch. Und eben, dann gibt es Splitscreen, die Koops. Und mir gefällt das persönlich auch mehr. Ich weiß nicht, also Sandra kann jetzt wahrscheinlich wenig dazu sagen. Doch, ich finde Splitscreen auch besser, weil man kann auch sehen, wie der andere dann vermasselt. Und da kann man so schön drüber lachen. Aber das wie schon gesagt, der Bildschirm ist kleiner und das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Also wenn man so auf der anderen Seite was ganz anderes sieht, als was man gerade macht. Aber das kann man ja auch ein bisschen ausblenden nach einer Zeit. Aber sonst finde ich das eigentlich besser, weil Online-Spiele, da hast du bloß deins und das ist irgendwie langweiliger. Hm. Ja, mir persönlich gefällt es auch einfach mehr, weil man hat halt, man sitzt auch nebeneinander, kann direkt mit sich reden, kann gucken, wenn der andere sagt, oh, guck mal auf meinen Bildschirm hier, das und das mache ich gerade oder so. Ja, also wir haben ja hier oft so Spieleabende, wo wir einfach zu viert dann hier auf dem Sofa sitzen und einfach alle mit einem winzigen Bildschirm spielen, das macht einfach Spaß. Also da kann mir keiner sagen, dass man genauso viel Spaß hat, wenn jeder zu Hause an seinem Laptop sitzt. Es kann auch lustig sein, bestimmt, aber kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe ein paar Mal online gespielt. Naja, du sitzt halt alleine in deiner Buchte und vegetierst du vor dich hin. Ja. Ja, weil dann, auch wenn man dann online spielt, dann muss man auch gucken, ja, wenn man Koop spielt, eigentlich braucht man dann auch noch eine Audio-Verbindung, weil man, ja, sonst kann man sich einfach nicht miteinander austauschen, was ja auch irgendwie blöd ist. Und ja, irgendwie nebeneinander, da kann man direkt miteinander reden und man kann auch Bildschirm gucken. Wenn es dann eben doch nicht Koop ist, sondern gegeneinander, dann kommt. Da fällt's Campen schon mal weg. Ja, dann fällt's Campen weg. Und irgendwie, mir gefällt's auch einfach mehr im Splitscreen zu spielen. Ja. Ja. Ich habe hier Spielpartner aufgeschrieben, weiß ich aber nicht, was ich damit meine. Ich meine, vielleicht meine ich, mit wem spielt ihr gerne es Koop oder spielt ihr immer noch gerne Koop? Ich spiele eigentlich nur mit euch. Wenn überhaupt. Ja. Ja, ich spiele nur hier eigentlich. Ja, weil du hast ja auch keine eigene Konsole und... Außer Computer, nee. Ja. Max, ich spiele noch immer Koop. Aber nicht nur Splitscreen, sondern auch online. Okay, und auch mit irgendwie Freunden und Gästen? Genau, mit Freunden. Und wenn, sofern man dann entweder über Skype oder vielleicht Teamspeak kommuniziert, kann ich eigentlich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt schlechter ist als Splitscreen. Ich finde jetzt so, bei Splitscreen kann manchmal das Problem sein. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel Minecraft für die Xbox gekauft. Und wenn man da zu viert spielt, dann leckt's durchaus auch schon mal. Und auch die vier Bildschirme sind dann, also diese kleineren Bildschirme sind dann wirklich verwirrend. Okay, aber ich habe das Minecraft ja als typisches Splitscreen. Das ist schon korrekt. Aber ich habe es ja auch als Xbox-Spiel da irgendwo. Ich würde auch nichts bevorzugen. Also ich denke mal, man kann mit beiden Sachen Spaß haben. Ja, Spaß auf jeden Fall. Also Videospiele sollten ja eigentlich auch Spaß machen. Ich meine nur, vielleicht ist es auch einfach meine Tradition, dass ich sozusagen damit groß geworden bin, dass bei euch gelernt habe, okay, man sitzt nebeneinander, man hat die freundschaftliche Kontakte und dann online, das ist vielleicht so irgendwie so abgegrenzt und man muss sich mehr einbringen und so. Sandra, mit wem spielst du Koop? Spielst du noch Koop? Ich spiele manchmal Koop, aber ich vertraue mehr auf den Bock der Freunde, also wie die gerade Bock haben. Sonst so alleine mit fremden Leuten einfach mal so Koop spielen, würde ich es nie machen, weil die kann man so schlecht einschätzen von der Art her, wie die spielen und alles. Und naja, sonst nur mit Freunden. Ja, das hast du gut angesprochen. Es gibt auch Leute, die einfach Koop spielen mit irgendwelchen Fremden. Was, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Aber... Wir haben es einmal zusammen gemacht. Im Zombie-Modus im Black Ops 1, im ersten Black Ops. Kann man da Koop online spielen? Ja, online. Da haben wir den Koop gespielt. Und das war dann immer total blöd, weil du hast ja im Zombie-Modus hast du ja immer deine Runden laufen und deine Taktik. Und die haben dann irgendwelchen Mist aufgekauft und... Da können wir gleich direkt überleiten, weil ich habe mir Haufen Koop-Spiele aufgeschrieben. Und wenn du schon beim Call of Duty Zombie-Modus bist, da können wir gleich darüber reden. Das hat sich wirklich, da haben wir extrem viel gespielt davon. Im ersten, also ich glaube, da haben wir echt... Aus der Black Ops reden wir gerade. Ja, genau, da haben wir Zombie-Modus, haben wir ich weiß nicht, wie viele tausend Stunden, nee, so viel nicht. Tausend ist aber extrem viel, weil dann irgendwann hat man schon den Rhythmus drin, man fängt an, okay, erstmal aufkaufen, dann du gehst an die Fenster, nur messern zuerst. Und dann bauen wir wieder zu, okay, zweite Runde, du stellst dich an das Fenster, ich an das. Zombies kommen, okay, töten, Fenster wieder zu, okay, ja. Ab der dritten Runde wird geschossen. Dann hast du teilweise bei Runde 40, 50 hast du dann, hier schon, spielst du schon 3 Stunden und hast eigentlich gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Ja, und dann mit dem Teleport und all so ein Zeug. Ja. Ja, also was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir eben logischerweise als erstes Halo aufgeschrieben. Finde ich eigentlich ein relativ gutes Spiel für Koop. Weil ist ein Shooter, aber trotzdem, man kann die Story auch zu zweit machen. Es wird. Also ich finde gerade bei Halo, die Story zu zweit macht einfach Spaß. Hm? Dass das Gegeneinander zu zweit ist oder zu dritt oder zu viert, finde ich gar nicht so, weil du halt bei Halo ewig draufhalten musst. Das stimmt. Das also, ist immer dieses. Also wenn ballern, du ballern, ballern, Kolben. Aber Halo hatte sehr viele Spielmodi, das kann man auch mal sagen. Man konnte sich ja, vor allem, man konnte sich dann Maps selber bauen, man konnte sich Spielmodi selber bauen. Also dahingehend war das schon ziemlich variabel, wie man dort spielen konnte. Also man konnte auch einstellen, dass man halt weniger Leben hat, oder? Ja. Das ist ja dann mehr der Gegeneinander, also genau, der PvP, es, oder? Ja. Ja, es wird hier getuschelt. Wir müssen gerade mal ein bisschen umbauen. Ja, ich habe einfach was zu trinken eingegossen. Alles live hier. Was habe ich noch aufgeschrieben? Saints Row. Ja, warte. Wir müssen was zu trinken, ja. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Saints Row. Da gucke ich jetzt Sandra an, weil du hast es auch gespielt. Also ich zeige auf Max. Ja. Und die Sandra. Redet doch mal kurz darüber, wegen Koop jetzt, auf Koop bezogen. Ich muss sagen, die Story wäre ziemlich langweilig, wenn man die alleine spielen würde. Würde auch schnell langweilig werden, also von den Quests her und sonst so. Ja, mit Freunden ist es einfach viel besser und dabei noch über Skype reden, das ist einfach perfekt. Ich würde sagen, ich habe Saints Row The Third nur gespielt. Und also die 4 auch, aber die habe ich dann irgendwie in der Hälfte aufgehört. Das war dann nicht mehr so toll, fand ich. Aber die dritte einfach aufgrund... Ich konnte mit meinen Kumpels nicht spielen, weil ich die Uncut-Version aus Versehen gekauft habe und die Nicht-Uncut-Version hatten. Kann man da nicht miteinander spielen? Nein, weil die Uncut-Version in Deutschland eigentlich gar nicht verfügbar ist. Ah, verstehe. Ist ja, die indiziert oder wie? Der Unterschied war banal. Also man konnte nur so diesen großen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese ganz großen, die von diesem Oleg abgekupfert waren. Diese Schläger. Ach so. Den konnte man einfach, also der... Man hat die dann einfach nur fertig gemacht, indem man den Granat im Mund gesteckt hat. Und bei der Uncut-Version ist einfach nur der Kopf weg. Aber er platzt nicht, er blutet nicht, es ist einfach nur der Kopf weg. Also ich weiß nicht, warum man das zensiert hat, aber deswegen konnte ich mit denen nicht Koop spielen und da musste ich es alleine spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Koop sehr viel Spaß macht. Ja, aber ohne Blut ist das einfach. Also Saints Row geht ohne Blut nicht. Auch ohne Explosion, es geht einfach nicht, das gehört dazu. Ja, ne, ich stelle mir gerade das Coole im Koop bei Saints Row vor, dass man irgendwie, ja geil, ich habe gerade diesen Move gemacht, das ist komplett irre, ich habe das gemacht und dann das und dann ist die Person, hat mich noch komisch angeguckt und dann hat sie eine Faust ins Gesicht gekriegt. Das Beste ist eigentlich, wenn man so einfach nur zu diesem Freund ankommt und man ist total nackt gekleidet mit diesem riesen Dildo-Stab in der Hand und der lacht sich einfach erstmal einen ab, weißt du? Und man kann ja auch in Saints Row total nackt rumlaufen. Genau. Da kann man so eine ganze Mission einfach mal nackt machen. Ja. Selbstverständlich, aber das ist so, bei Saints Row gerade gemeinsam lacht es ja sich um einiges einfacher, weil man dann auch sich über den anderen lachen kann und das stelle ich mir einfach sehr cool in Saints Row vor. Man hat auch noch die Möglichkeit, immer zu diesem Schönheitschirurgen zu gehen und einfach mal sein ganzes Geschlecht und Hautfarbe und alles zu ändern. Also auch die Stimme. Auch das Witzige, genau. Zombie-Stimme und was weiß ich, was es da alles gibt. Also das ist super gemacht. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben EDF. Earth Defense Force. Was war? Das war, als ich dann eine Konsole hatte, die PS3, unser erstes Koop-Spiel sozusagen. Auf deiner PS3, ja. Ja, weil man muss sagen, am Anfang haben Christoph und ich... Nee, auf die Fans, hast du dir später gesehen. Nee, das war mit beim Anfang dabei, aber man muss sagen, am Anfang, wo wir Spiele gekauft haben, oder ich Spiele gekauft habe, haben Christoph und ich meist drauf geguckt, dass das möglichsten Koop-Modus dabei ist, weil wir extrem viel Koop gespielt haben. Ja. Und immer noch machen. Und ich weiß nicht, wer EDF kennt, also das ist einfach bloß... mehr oder weniger sinnloses Rumgeballer. Und also im Grunde genommen wird ja die Erde von Insekten angegriffen, ja. Aber von riesigen und großen Robotern. Ja. Und dann gibt es vier Klassen. Ich weiß nicht, wo das Roboter, ich glaube, das Roboter sein sollen. Diese, wie hießen die? Wie heißen die? Nie gespielt. Die großen Dinger. Ja. Hier, da ist incoming. Vector? Hector? Hector. Hektoren, ja. Ist die Hektoren? Nee. Doch. Rektor? Nee, Hector. Hector? Rektor. Hector ist incoming? Kann das sein? Und dann gab es ja noch die Mantis, die riesig große, und diese fliegende Bienen. Aber das war schon geil. Es war einfach nur rumgeballert und eben auch zu zweit. Und dann hat der eine einen Tank genommen, der andere hat irgendwie so einen Jet, der fliegen kann, genommen. Und ich habe immer Tank gespielt. Ja, und ich immer Jet. Oh, und dann hast du mal, weiß ich, 6 Stunden gespielt, dass du endlich mal wieder ein Waffentier höher kommst. Und das ist ja auch so ein Punkt von EDF, dass es so extrem viele Waffen gibt, die man sich alle freispielen kann. Und die auch alle verschieden sind. Aber irgendwie ist jede Mission das gleiche. Ja, klar. Du gehst hin zum Flugzeug, wo du abgeholt werden sollst. Oh, das Flugzeug ist kaputt, geh zum nächsten Flugzeug. Ja, erstmal springst hoch und dann geht's zum nächsten Flugzeug. Ach, da ist ein Ameisenhügel, mach den mal kaputt. Genau. Uncharted habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich noch nicht viel drüber reden. Das fand ich nur lustig, dass wir ein bisschen da mal Koop spielen konnten. War so kleine Stories, aber nicht wichtig. Driver als Rennspiel. Ich spiele so wenig Rennspiele, also. Ich finde an Driver, das war im Multiplayer ziemlich cool, weil es waren, also im Koop, weil es waren nicht nur Rennen gegeneinander, sondern man kann auch so das wie dem fangen. Einer fährt voraus, der andere muss ihn mit dem Auto berühren und kann aber dabei noch die Autos wechseln. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Left 4 Dead habe ich aufgeschrieben. Habe ich ein einziges Mal gespielt. Ich auch. Ich habe das niemals wirklich gespielt, weil irgendwie meine Maus war einmal kaputt, dann war mein Headset kaputt, irgendwas war mal kaputt, dann ist der Freund ausgefallen, dann kann man das nicht machen, irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Aber trotzdem ist es eigentlich ziemlich cool. Ich habe dann noch Killing Floor gespielt, das ist sowas ähnliches, bloß eben sinnloses Rumgeballer. Und ja, das macht eigentlich auch ziemlich Spaß, weißt du? Du rennst einfach nur rum und knallst da Zombies ab, das macht richtig Spaß, das ist richtig Gaudi. Sehr perfekt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Left 4 Dead eigentlich ungefähr so ist. Bloß mehr mit Gesprächen dazwischen oder so. Ja. Ich sehe die ganze Zeit zustimmendes Nicken von Max. Genau, Left 4 Dead ist eher mehr so ein bisschen, man spielt halt Koop und man spielt halt wirklich im Team, weil es gibt ja dort auch Sektionen, wo man muss im Team spielen, anders geht's nicht. Teilweise mal Mauern hochklettern oder so, da braucht man halt nur einen zweiten dazu. Und Killing Floor ist eher mehr so zu vergleichen mit dem Call of Duty Zombie Modus. Also man hat man Spiel wellenweise, da kann man sich immer Sachen kaufen, dann kriegt man Geld. Das Geld kann man auch abgeben, das ist das Coole. Also man kann auch, jetzt ein guter Spieler kann dem Schlechteren auch mal wieder Geld geben, damit er sich mal besseres Zeug kaufen kann. Und letztendlich gibt's da noch einen Endgegner, wenn man den geschafft hat, dann hat man eben die Runde gewonnen. Okay. Genau. Left 4 Dead spielt man ja quasi wie so eine Mission durch. Also man hat verschiedene Etappen immer. Es geht ja immer darum, dass sie in dieser Stadt eingeschlossen sind und wegkommen müssen. Meistens 4 Leute, ne? Gibt's eigentlich immer, die sind ja auch unabhängig, die Mission. Also die ist ja nicht so, dass es, man entkommt eigentlich in jeder Mission, wenn man sie schafft, am Ende aus der Stadt, aber immer auf verschiedene Weise. Es geht's mit Boot, mit Auto, mit, ich weiß gar nicht mehr, mit Flugzeug gab's einmal noch. Es gibt Helikopter. Auch 2 Teile. Ja, Helikopter gibt's auch noch. Gab viele. Bei Left 4 Dead musst du ja auch noch gegenseitig helfen, wenn er zum Beispiel irgendwie gerade so einen Zombie auf dem Rücken hat, musst du dem mal schnell helfen oder irgendwie hochziehen oder so. Genau. Ja, ich habe auch noch aufgeschrieben Borderlands. Ich weiß nicht, ich habe das mit Christoph viel im Koop gespielt. Habt ihr es gespielt? Ja, aber nicht lange. Also ich hatte mir den ersten Teil gekauft, habe das mit dem Kumpel gespielt, vielleicht bis Level 30 hoch, ich glaube nicht. Ne? Also vielleicht bis Level 30, also nicht sehr lange. Und dann, aber es hat Spaß gemacht, es war ein gutes Spiel. Aber es ist auch auch nur sehr, sehr viel Geballer. Also es ist wirklich viele Waffen genau. Und Geballer. Und leider im ersten ist die Story halt auch nicht so gut rübergebracht. Nee, eben, das hat er nicht gefesselt. Und dann. Ja. Du auch Borderlands gespielt? Ich habe Borderlands 2 gespielt, aber niemals wirklich im Koop-Modus, weil ich hatte nie jemanden, der das Spiel auch noch hatte. Okay, dann ging das nicht. Portal habe ich auch noch, das vorletzte Spiel, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, fand ich im Koop ziemlich cool, weil es hat ja eine extra Koop-Story. Aber frustrierend. Portal 2 rede ich natürlich von Portal 2. Warum frustrierend? Es ist einfach frustrierend, wenn du es einfach nicht rausbekommst und dann schreit ihr euch gegenseitig an, so, was machst denn du? Du musst jetzt klicken! Oder sowas. Das stimmt schon. Ich habe das zusammen mit Christoph durchgespielt und der Christoph ist gerade nicht anwesend, falls für die Hörer. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil nach irgendeiner Weile hat man es dann durch und hat nochmal eine kleine Geschichte neben der Story von richtig Portal erfahren und das fand ich eigentlich ziemlich lustig, nur eben diese Rätsel, die zu zweit lösen, da dauert, also zu zweit ist halt noch ein bisschen, es zieht sich ein bisschen mehr, weil alleine, wenn man irgendwas nicht rausträgt, geht's noch, aber wenn man dann zu zweit einfach nur rumsitzt und denkt, ist das ein bisschen komisch. Und jetzt, schade, dass der Christoph nicht da ist, aber ich habe mir noch aufgeschrieben Survival. Und Ich muss mal kurz, wir müssen mal kurz Pause machen. Ich komme gleich wieder. So, wir sind wieder zurück. Hat kurz eine Unterbrechung gegeben. Jetzt war ich noch beim letzten Spiel, nämlich Survival. Und es ist gut, dass der Christoph wieder da ist. Denn auch ein Spiel, was man auch im Korb spielen kann, aber so das ekligste, dreckigste Spiel, was ich jemals gekauft habe. Weil es war, man konnte zwar im Korb spielen, aber es war eigentlich nur so ein Rail-Shooter. Oh, das war so ein Mistspiel, Alter. Ja, man hatte einfach nur zwei Zielkreuze und hat dann gegenseitig auf Sachen geballert. Dann, wenn du alles getroffen hast und mehr Punkte, dann ging, bist du die Kamera weitergefahren. Ja. Und, es war schrecklich. So ein Mist. Und vor allem hat das 36 Euro gekostet, das Spiel. Ja. Ja. Hat das wenigstens gute Grafik oder sowas? Nee, es sah auch kacke aus. Die Story habe ich auch... Ich habe es 10 Minuten angespielt und dann fand ich es so kacke, dass ich aufgehört habe. Hast du eigentlich noch? Ja, aber ich wollte es schon verkaufen. Ich hätte dafür irgendwie noch 10 Euro gekriegt. Habe ich aber bis jetzt noch nie gemacht. Können wir mal spielen. Ich habe mir als letzte Frage für Co-op Games aufgeschrieben. Denkt ihr, dass Co-op Games und besonders Split-Screen Co-op Games aussterben? Nö. Aussterben? Nee. Komm. Oder dass sie weniger werden? Eigentlich gegenteilig. Also gerade wenn man sich die Indie-Spiele anguckt, haben die eigentlich meistens einen Koop-Modus, ob nun Splitscreen oder online, das ist jetzt die Frage, aber ich gucke mir jetzt gerade mal so Castle Crashers, weil zum Beispiel so das Koop-Spiel. Das wurde ja richtig gehypt. Keine Ahnung, ich finde irgendwie zu den heutigen Spielen gehört ein Multiplayer dazu. Ja. Genau. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt eigentlich direkt zu den Online-Multiplayer-Games. ich habe mir als erstes auch wieder aufgeschrieben, was waren eure ersten Kontakte? Das ist einfach jetzt die Standardfrage. Jetzt Online-Multiplayer. Online-Multiplayer. Also ich meine jetzt von, ob es MMORPG ist, ob es irgendwie ein Shooter ist, den man online spielt. Das erste war bei mir, habe ich einen Privatserver, also einen Privataccount von einem Kumpel gekriegt für World of Warcraft. Das habe ich auch mit dir gespielt, aber es war nicht mein erster Kontakt. Das, glaube ich, war mein erstes. Das nee, das kann ja nicht das erste. Das erste, was wir gespielt haben, war Madden 2. Wie ist das? Mädchen 2. Ach, stimmt. Stimmt. Ja, das haben wir durch Max auch. Das haben wir auch eine Zeit lang gespielt. Mädchen 2 ist eigentlich auch ein MMORPG. Richtig. Und in so einer asiatischen Welt. JRPG. Ja, ist eigentlich ein JRPG. Das ist nicht richtig. Asiatische Welt und... ja, eigentlich, man konnte irgendwelche Ninjas spielen oder sowas. Oder irgendwelche Fächer. Wie hieß das? Sucho? Sura. Sura. Fächerkämpferinnen oder so. Schamane. So ein Zeug und Krieger. Ich war Krieger, hatte ich. Und ein Schaman. Krieger war das Beste. Ich weiß, habe ich gespielt. Ich habe einmal so eine Fächerkämpferin gespielt und einmal so ein Typ, der so schnell mit so schnell Dolchen oder so kleinen Schaman. Genau. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit kamen irgendwie an manchen Stellen kamen solche Steine, solche Asteroiden runter. Mädchensteine. Und da kommen wir auf den Porte Viecher raus. Und dann schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass ich das mal gespielt habe, aber es war auch mein erster Kontakt und ich fand es eigentlich wirklich gut. Ey, wir haben es auch ewig gespielt. Das Spielziel war quasi nur. Ja, das geht ja auch Mädchen 2. Ich habe ja dann noch. Wie hieß denn das? Mit S? Och, das war der Abklatsch davon. Das war eigentlich genauso aufgebaut, bloß dass du von einem anderen so ein Pferd hast. Mit diesen Reitmorgen. Was war denn das? Ich weiß nicht. Bei Medien konnte man aber auch reiten. Ja, ich kann mich schon noch daran erinnern, dass man zum Beispiel auf dem Markt konnte man irgendwie so Sachen verkaufen. Richtig. Und ich habe dann irgendwie nicht gecheckt, wie man aus seinem Verkaufsstand rauskommt. Dann musste ich irgendwie meinen Computer, weil du konntest eben Verkaufsstand, konntest du das Spiel nicht beenden. Richtig. Und ich hatte irgendwie nicht dran gedacht, Steuerung alt entfernen oder sowas. Und deswegen hing ich die ganze Zeit im Spiel und dann kam nicht mehr raus. Ich, scheiße, wie komme ich jetzt aus dem Spiel? Scheiße. Oder, das haben wir... Ja. Ganz lange gespielt auch. Das war auch immer, ich bin online gegangen und geguckt und einer von euch beiden war immer online. Wahrscheinlich ich. Aber ich will jetzt gerade, wie das andere hieß. Genau das war eigentlich das gleiche Spiel, bloß ein bisschen anders aufgebaut. Ist mit S Sumo oder Sumo? Ich weiß es nicht. Doch, hast du mir, da habe ich noch bei dir angefangen, dass du mir noch meinen Charakter erstellt. Aber sollte sich mal irgendjemand für Medien 2 interessieren, ich empfehle definitiv die P-Server, die privaten Server, weil die viel besser sind. Viel, viel besser. Das normale Spiel ist eigentlich ohne Echtgeldinvestition ab Level 40 unspielbar. Weil man dann wirklich eine Woche braucht, um Level aufzusteigen. Das geht gar nicht. Ja, das war mit dem Level und so. Man hat dann sogar auch Zauber und so ein Zeug. Richtig, man konnte sich immer, es gab noch zwei Spezialisierungen für jede Klasse. Zum Beispiel den Krieger konnte man dann mehr auf Tank oder als heftig krassen Damage-Dealer spielen. Und da gab es auch das, wo man sich mal einen Bogenschützen als Krieger gesucht hat, der dann immer... Richtig, der die Monster angeholt hat, damit man maximal... man konnte dann sein Equipment noch aufwerten, also Da gab es noch bestimmte Fähigkeiten, ja, die man bis rosten Schmied konnte. Und dann hat es immer auf der vierten, fünften Stufe... Oh, da ging es konnte kaputt gehen. Es konnte kaputt gehen immer. Das die Chance so dreckig. Stieg immer weiter. Es ging bis plus 9 und bei plus 9 hat man, glaube ich, eine 10%ige Chance, dass es funktioniert. Das war so schrecklich. Man schafft es hin, hat übelst viel Geld investiert und einfach, richtig. Ja, ist kaputt, sorry. Ups. Das ist richtig blöd. Wir haben jetzt schon vorgegriffen. Ich habe mir aber auch noch aufgeschrieben, hier PC gegen Konsole wieder. Was findet ihr besser? Also man kann es ja beides spielen. Also ich finde, da man an der Konsole zu zweit spielen kann, finde ich Konsole fürs Spielen besser. Aber für gerade solche Spiele, Metin, World of Warcraft, geht einem ja an der Konsole. Ja. Ich denke auch, bei gerade kommt drauf an, ob man spaßig oder kompetitiv spielen will. Weil kompetitiv ist man beim PC einfach besser. Wenn es um Shooter geht, dann ist es zwar vielleicht nicht unbedingt angenehm, mit der Maus zack, zack, zack hin und her zu ziehen, aber es ist halt viel, viel genauer als auf der Konsole langsam mit den Sticks und so. Muss ich ja sagen, mag ich die Steuerung auf dem PC auch mehr. Also ich bin auch eher mehr... Ich sage jetzt ja nicht PC Master Race, aber ich habe auch eine Konsole. Aber trotzdem greife ich da eigentlich lieber auf den PC zurück. Das ist für mich das Angenehmere. Ja, Sandra, du kannst eigentlich nur von PC sprechen, nehme ich an. Ja, aber ich habe ja manchmal PS2 oder sowas gespielt, aber ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, wie man zum Beispiel Call of Duty oder irgend so ein Ego-Shooter auf einer Konsole spielen kann. Es geht gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was du mit diesen kleinen Control-Sticks da irgendwie dein Fadenkreuz zu kontrollieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist alles eine Sache der Gewöhnung eigentlich, weil ich habe so Shooter ganz wenig auf dem PC gespielt, eigentlich nur auf der Konsole. Und irgendwie, keine Ahnung, man gewinnt sich dran, es macht Bock und es reicht einem irgendwie. Es macht schon Bock, aber ich mache das lieber auf PC. Ja. Der Maus ist einfach viel besser. Das ist wahrscheinlich die Gewöhnung von den Leuten. Jetzt habe ich mir wieder Spiele aufgeschrieben. Wir haben ja schon über Metin, also Metin ja, oder Metin, wie er uns auch immer ausspricht, geredet. Ich habe mir erst, also wir können ja als erstes mal über World of Warcraft, das so typischste Online-Spiel, reden. Ewig, ja. Ich habe es mir als junger Spund. Da war ich vielleicht 9 oder so, habe ich das... Wirklich? Da kam das, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, irgendwie 2004, glaube ich. Das ist doch, also 13 war das da, oder? Ja, 12, glaube ich. Oh 13. Nein, Max, 3 Jahre. Nee, da, also der Witz war, ich habe das im Laden gesehen und habe halt meine Oma so, ja, komm Oma, willst du mir das nicht kaufen? Habe ich das eben durchgelesen und dachte eben, boah, das ist ein super Spiel. Und dann hatte ich das und dann habe ich rausgefunden, dass man dafür monatlich bezahlen muss. Also habe ich das nie gespielt, weil mir das immer zu teuer war, die 12 Euro im Monat, was man da bezahlt. Ich hätte so ein Privatsuch. Irgendwas. Ja, du hast wahrscheinlich auch irgendwie nicht so eine die legalste Version. Ich habe den Charakter bekommen. Hm? Der war schon hier maximal alles hochgelevelt, das war irgendwie sinnlos. Alle kannten dich irgendwie, du hast dauernd irgendwelche Nachrichten gekriegt. Und ich war so ein Centaurus oder Aber ich weiß noch, dass ich auch mal, du hast mir dann irgendwas gegeben und dann haben wir zusammen World of Warcraft gespielt. Ja, ich weiß nicht, wie das war. Aber ich habe das auch nur eine oder zwei Wochen gespielt, weil ich bin hier reingekommen und alle reden immer viel davon, aber mir hat es auch nicht so richtig Spaß gemacht. Man musste mal essen. Wirklich? Muss man essen? Ich weiß nicht mehr, für Lebenshaltung irgendwie der Hunger bekommen hat. Ich glaube, irgendwie so war das. Ja, nee, aber ich bin auch nicht richtig reingekommen, aber manche Leute können es ja da anscheinend extrem fallen lassen, weil man so viel Content hat und so viele Quests und also ein Zeug. Mittlerweile, denke ich mal, sind die 12 Euro auch nicht übertrieben. Also bei dem, was man sonst in andere Spiele auch manchmal steckt, die jetzt eigentlich Free-to-Play sind, aber wo man dann einfach sagt, ja, dann bezahle ich eben monatlich die 10 Euro für Premium oder so, dann kann man sich am Ende auch das World of Warcraft gönnen, ich weiß nicht. Man kann ja jetzt mittlerweile auch bis Level 20. Kostet. Muss ja auch sagen, das Spiel gibt es ja schon so eine ganze Weile, aber die machen ja immer noch Updates, ne? Genau, es kommen ja auch immer wieder neue DLCs raus. Ja, Blizzard ist ja da immer übelst hinterher mit dem ganzen Zeug, immer haut es mehr raus. Was war das letzte? Mist of Pandaria. Nee. Ja, jetzt gibt es Neues, richtig. Warlords of Draenor ist das Neueste. Okay. Ja, na, wie schon gesagt, ich bin nicht in dem Ganzen drin, aber es muss man kann sich ja anscheinend ordentlich drin fallen lassen, von daher... Die es spielen, sollen es spielen, macht bestimmt Spaß und man sollte nicht aufpassen, dass man süchtig wird, weil das ist immer das Spiel, was genannt wird, wenn es um Sucht geht. Ja, bei World of Warcraft, dann sitzen die alle da, dieser wunderschöne South Park-Charakter, der da sitzt, der Opa. Der dicke Typ mit seinem PC, das ist so lustig. Oberkörperfrei mit so richtig viel Brustbehaarung und so? Nee, der hat so ein weißes T-Shirt, aber der hatte die Tastatur auf seinem Bauch liegen. So genau. Ja, genau. Jetzt sind wir da, ganz ruhig, klick, klick, klick. Klick, klick, klick, klick. Ganz viele Fettflecken auf dem weißen T-Shirt. Auch eine sehr schöne South Park-Folge über World of Warcraft. Ich muss World of Warcraft spielen. Das ist sehr, sehr toll. Wie gibt man nochmal in einem Spiel den Gegenstand? Genau, Steuerung I und dann muss es rüberziehen. World of Tanks. Oh. Bei Max, weiß ich, gibt es Abgründe oder gibt es auch... Tausende Gefechte. Ich glaube 17.000. Ich glaube 17.000. Aber das ist noch nicht mal so viel. Gibt es da wirklich welche mit 100 noch was 1.000? Also wollen wir erstmal vielleicht erklären, was World of Tanks ist. Ich frage erstmal, Sandra, hast du das gespielt? Ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, was es ist. Okay, also es ist ein auch Multiplayer-Spiel, auch für... Nee, es gibt sogar für die Xbox jetzt auch. Für die Xbox und für PC. Mobile Geräte auch, für iPads gibt es sogenanntes World of Tanks Blitz. Ah, okay. Ja, jedenfalls, wie der Name schon sagt, es sind Panzer, die gegeneinander kämpfen. Es ist eben so ungefähr wie ein Shooter, nur eben, dass es ein bisschen gemächlicher ist, da es auf jeder Seite Panzer gibt und das Ziel ist entweder die gegnerische Basis einzunehmen oder alle Gegner auszuschalten. Ist immer 15 gegen 15? Es gibt noch mehr, ja, aber egal. Ja. Und unterschiedliche Gefechte halt. Gefechtsmöglichkeiten. Genau. Das Wichtigste ist Zufallsgefecht. Es gibt quasi ganz viele Panzer, es gibt verschiedene Nationen und verschiedene Arten von Panzern und jeder Panzer ist eigentlich anders. Und die Panzer sind aber auch wirklich, die gab es meist real oder sind irgendwelche Konzepte oder so. Zweiter Weltkrieg und dann Prototypen. Es gibt auch noch nach Zweiter Weltkrieg, also zum Beispiel der Leopard 1 ist auch vertreten. Aber das Spezielle ist eben, dass wirklich jeder Panzer nochmal seine eigenen, der spielt sich anders, der hat eigene Stärken, eigene Schwächen. Und ist im Original möglichst nachempfunden. Richtig. Und hat auch eine sehr, also muss ich sagen, für ein Free-to-Play-Spiel eine sehr gute Grafik. Aber eine Kack-Engine kann zum Beispiel nur einen CPU-Kern dort unterstützt. Deswegen wird es selbst auf High-End-Rechnern teilweise lecken. Weil wenn man keinen, also wenn man einen AMD-Prozessor hat, dann ist man eigentlich ziemlich am Arsch. Na, eine Sache, die mir jetzt direkt dazu einfällt, ist, dass es eben ein bisschen ruhiger ist als zum Beispiel Call of Duty. Dass man wirklich die Leute, die von Call of Duty kommen und direkt spielen, die fahren vor und werden direkt abgeknallt von allen. Und eigentlich sollte man ja eher so ein bisschen in der Deckung, in den Busch warten, vielleicht die anderen vorfahren lassen, die aufdecken, die Gegner. Das sind dann immer die schnellen kleinen Panzer, genau, die vorfahren und einfach nur aufdecken. Genau, und dann die dicken Panzer sitzen hinten. Und dann gibt's auch die Leichtfahrlafetten. Oder nee, heißt das Selbstfahrlafetten? Ja. Die haben so 40 Sekunden teilweise Nachladezeit, wenn die sogar mehr. Gibt's genau. Länger, aber gibt's welche mit über eine Minute. Ja, und die schießen halt, das sind so haubitzenartig, also die so nach oben schießen in großen Bogen. Artillerien sozusagen. Genau, Artillerie. Und auch ziemlich taktisch, das Spiel. Es ist taktisch, aber in der Theorie, wenn man einen Clan hat oder wenn man Clan-Gefechte spielt, dann ja. Aber wenn man diese Random-Gefechte spielt, dann eigentlich nicht, weil man wirklich mit völlig verschiedenen Leuten und also ohne jetzt mal einigen Spielern zur Nase treten, aber es gibt wirklich welche, die haben keine Ahnung oder die kommen damit kaum zurecht und das Problem ist, dass das Matchmaking nicht es basiert nicht auf den Fähigkeiten, wie zum Beispiel League of Legends, dass ich Gegner kriege, die meinem Fähigkeitslevel entsprechen oder vielleicht ein kleines bisschen schlechter oder ein kleines bisschen besser sind, sondern ich kriege wirklich zufällig Gegner und es passiert aber viel zu oft, dass die Gegner teilweise Weltmeisterschaftsclans haben im Team und man selbst einfach irgendwelche Leute, die sich nach 40.000 Gefechten dann mal irgendwie hochgestoben haben und dann einfach wirklich keine Ahnung haben und das ist dann einfach langweilig oder es frustet dann auch schnell. Ja, man kann aber wenigstens bei den Spielen noch selbst bisschen taktisch vorgehen, dass man dann eben zum Beispiel sagt, wenn man schon merkt, die haben keine Ahnung, da hockt man sich lieber im Gebüsch, lässt die vorfahren und versucht noch selbst noch ein paar Kills abzustauben, weil gewinnen tut man es dann nicht, aber man hat noch seine Kills. Es ist aber trotzdem nicht wirklich, also das macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Ja, wobei ich aber sagen würde, im Allgemeinen macht das sehr Spaß. Also mir gefällt das ziemlich doll, das Spiel. Ja. Aber was mich extrem nervt, ist immer, man macht es irgendwie nach einer Woche an und wieder 1 GB irgendwie Download. Richtig. Das ist extrem nervig. Die liefern halt immer wieder Content, aber wie gesagt, es gibt jetzt auch Konkurrenz, War Thunder, die Ground Forces. Hm. Die sind teilweise also wirklich noch taktischer und das Gute ist, dort hast du wirklich diese drei Spielmodi, die man dort hat, also für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Overpros. Oder wer kontrolliert das? Ja, niemand, aber es kommt dann wirklich auf die Erfahrung an, die du hast, ob du dort bestehen kannst oder nicht und dementsprechend ist es dann dort ein bisschen... Du musst sozusagen automatisch in die Ligen rutschen. Nee, das kann man schon auswählen, aber es ist, also der Simulationsmodus ist... Da sollte man dann ein Handbuch daneben liegen haben oder so. Das ist schon ziemlich schwierig. Gibt's ja auch jetzt von den. Wer macht das nochmal? Wer macht nochmal World of Tanks? Wargaming. Wargaming, genau. Und die haben doch jetzt auch World of Warplanes. Das ist schon längst draußen. Ja, Warships ist in der Closed Beta. Was? World of Warships ist in der Closed Beta. Ah, krass. Ja, und es gibt ja auch viel die Fragen, warum man das nicht alles sozusagen verbinden kann: Planes mit Panzern und Schiffen. Aber dann wird immer gesagt, irgendwie, das wäre dann halt ein bisschen blöd, dann wenn dann irgendwie Panzer auf Schiffe schießen. Es wurde so. In War Thunder gibt es teilweise Spielmodi, wo das ist. Die haben zwar noch keine Schiffe, aber die haben Panzer und Flugzeuge. Und dort ist aber tatsächlich so, dass wenn dein eigenes Team keine Anti-Flugzeug, also die Flugzeuge sind sehr, sehr stark. Man hat wirklich auch gerade die großen Panzer, die schweren Panzer, kaum Chancen, weil die kommen nicht weg und das Flugzeug, die Sturzkampfbomber oder so, selbst wenn die sich darauf einfach suiziden, die nehmen dieses Riesending raus und dann ist dein Panzer halt weg. Ich kenne nur diese diese GIFs, ich weiß nicht, ob sie aus Warplanes oder War Thunder kommen, wo dann irgendwie ein Flugzeug so einen großen Bomber, also trägt sich senkrecht mit den Flügeln und fliegt ihm durch die Flügel. Ja, das ist War Thunder. Also Warplanes ist sehr schlecht. Das ist wirklich nicht gut. Ich habe es nur mal in der Beta gespielt. Ich auch und ich habe eigentlich gleich wieder ausgemacht. Das war wirklich ein bisschen... Also die Flugzeuge steuern sich viel zu arcadisch. Du kannst, glaube ich, gar nicht abstürzen. Das wird, glaube ich, gleich verhindert. Und die halten einfach so unrealistisch viel aus. Also du kannst doch teilweise wirklich tausende Schuss drauf braten auf die großen Bomben und die gehen nicht kaputt. Also das ist wirklich ein bisschen realitätsfremd. Und War Thunder gleich dann mehr so eine Simulation, wo man wirklich sagt, okay, beim ersten Treffer kann es schon passieren, dass dein Motor gleich mal anfängt mit brennen. Dann bist du halt schon direkt weg. Ja, und ich fand es eben so cool, dass irgendwie so ein Flugzeug schneidet einem anderen einfach einen Flügel durch. Ja. Jetzt will ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Du hast ja hier World of Tanks sehr, sehr viel gespielt. Ja. Hast du auch Geld reingelatzt, glaube ich, oder? Ja. Sogar nicht wenig. Wenn man zügig vorankommen will und nicht unbedingt die ganze Zeit immer so einen kleinen Panzer haben, um Geld zu erspielen. Also es ist so, man bekommt pro, muss man vielleicht erklären, pro Gefecht Erfahrungspunkte und man bekommt Creditpunkte. Und ab einem bestimmten Punkt, nämlich ich glaube ab Stufe 6, ist es so, dass sich die Creditpunkte, die man reinkommt, mit den Ausgaben nicht mehr decken. Das heißt, man gibt meistens mehr aus, als was man bekommt. Durch Munition, durch Reparatur und alles sowas. Und das Problem ist also, ich brauche einen Panzer, einen kleinen, der mir sozusagen wieder Geld reinwirtschaftet, sonst gehe ich irgendwann pleite. Und entweder man macht das auf die Weise oder man kauft sich halt Premium. Dann ist es wirklich so, dann kann man selbst Tier 10 Panzer, also Stufe 10 Panzer, die maximale Stufe, kann man eigentlich noch fahren, ohne dass man Angst haben muss, pleite zu gehen. Also hast du, was sind höhere Panzer? Tier 10, ich habe einige Tier 10er. Ja. Ich habe nur meinen Bruder, der war ja auch schon im Podcast, der ist noch um einiges jünger als ich, der hat auch World of Tanks gespielt und irgendwie so, ja, ich will mir einen Panzer kaufen. So, ich, aber nein, mach's nicht. Du, danach, wenn, dann bist du über das Level drüber raus und sowas, dann macht's keinen Spaß mehr. Und dann hat er sich irgendwie dann ein Tier 5 gekauft oder sowas, hat er gespielt und jetzt sagt er selbst so, ja, jetzt, der steht nur noch rum und ich kann nichts mit ihm machen, ich kämpfe nicht mehr mit dem und finde es total blöd, dass er sich's gekauft hat und nachher ist halt blöd irgendwie. Also man kann auch Panzer mit Echtgeld kaufen, aber normalerweise sind die schlechter als die, also die sind eigentlich immer schlechter als die man sich freispielt. Also ja, man kann es ja auch nicht leveln. Es ist nicht Pay to Win. Die werfen lediglich mehr Geld ab. Das ist eigentlich alles. Ja. Und momentan ist es ja so, dass du sogar Gold erspielen kannst. Richtig, aber das Gold ist ja eigentlich wirklich nicht notwendig. Es war bis vor kurzem so, dass man Munition nur mit Gold kaufen konnte an einem bestimmten Ort. Aber selbst das haben sie rausgenommen. Das kann man sich jetzt auch mit. Ja, das ist jetzt so, wenn du dir die Goldmunition kaufen willst, bezahlst du so Unmengen. Ja. Die ist halt sehr teuer, aber die ist ja overpowered, kann man wirklich sagen. Also sind das dann diese Panzerbrechen? Nee, die haben unglaublich viel Durchschlag, also das ist manchmal wirklich lächerlich. Das ist manchmal wirklich lächerlich. Okay. Haben wir jetzt lange über World of Tanks geredet. Ich habe jetzt, also hier, sagen wir mal, Shooter, Call of Duty und Battlefield. Findet ihr die, also habt ihr es viel gespielt oder nicht? Oder also Battlefield habe ich nie gespielt. Und, also, mal vielleicht auf einer Konsole oder so, aber nie online. Und dann Call of Duty halt spielen wir hier ziemlich viel. Max, hast du Call of Duty oder so? MW3 war ich, glaube ich, Prestige 4 oder sowas. Also viermal maximal Level und wieder zurückgesetzt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mit Battlefield 3 habe ich, glaube ich, alles. Aber ansonsten die neuen Teile auch nicht. Sandra? Ja, den einzigen Online-Ego-Shooter, den ich jemals gespielt habe, war Team Fortress 2. Das war vor 2 Jahren, habe ich mal eine ganze Zeit gespielt, aber jetzt nicht mehr, weil das Spiel ist ja schon ungefähr 10 Jahre alt und deswegen hat es dementsprechend wenige Spieler und deswegen macht es auch kaum Spaß mehr. Aber damals, also kannst du es gleich kurz erklären, das Spiel? Wie es das Spiel sozusagen und ein bisschen hervorhebt aus dem anderen Ego-Shooter? Naja, es ist teambasiert und es ist kostenlos. Es gibt 9 Klassen mit jeweils unterschiedlichen Schwächen und Stärken und es ist eigentlich ziemlich cool, weil zum Beispiel wie Spion, der sich einfach so verkleiden kann als das andere Team, mit Engineer, der einfach so Sentries bauen kann oder einfach, was gibt's noch? Heavy. Genau, Heavy mit Medic und dann noch diesen Übercharge, der dich eben für kurze Zeit unverwundbar macht oder der Critical Hits gibt und sowas. Ist eben einfach einzigartig. Ist ja auch alles so in so einer bisschen Comic Grafik, also nicht so ernst realistisch, sondern also ja, übertrieben. Es ist auch lustig gemacht, aber es ist doch teilweise brutal. Also es gab mal ein Update, glaube ich. Also normalerweise fliegen da schon Gedärme rum und so, ne? Ja. Das haben sie dann mal ersetzt mit den Schrauben und sowas und Partyhüten und sowas, aber es gab mal so eine Zeit, da waren dann wirklich, das war schon relativ hart. Haben wir eigentlich schon über Borderlands geredet? Ja, da warst du nicht da. Du kannst aber gerne nochmal drüber reden, kurz, wenn du willst. Ich weiß ja nicht, was du jetzt alles schon gesagt hast. Ja, wir haben eigentlich nur gesagt, dass es sehr viel Geballer ist und die Story leider nicht so groß behandelt wird. Ja, na, weil, wo es darum ging, was wir viel spielen, ich weiß noch, wir haben einmal gesagt, das war geil. Wir fangen von Level 1 bis Level 20 spielen wir das durch, ohne Pause. Da waren wir das nur, nee, ja, nur wir zwei. Genau. Und ich hab den Tank, wie heißt der dort? Brick, genau, genommen, und du warst diese Sirene. Ja. Und dann haben wir echt, ich weiß nicht mehr, ich glaube von 4 bis 2 nachts haben wir bis Level 20 gespielt. Am Ende ging es bloß noch los, töte irgendwas, um EP zu kriegen, dass wir endlich verdammt Level 20 wären. Aber es war schon irgendwie geil, es war so ein richtig schöner Abranzabend. Ja. Den habe ich ganz vergessen. Und seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder gespielt. Ja, das war dann irgendwann überspielen, aber das war quasi so übersättigt. Ja. Ja, Team Fortress haben wir gerade drüber geredet. Ich habe mir Play for Free aufgeschrieben. Habt ihr viele, also zum Beispiel Battlefield Play for Free oder andere? Oh ja. Das habe ich irgendwie eine Zeit lang sehr gespielt, weil es war irgendwie cool und hat Spaß gemacht. Weil Battlefield aber kostenlos und die Community war groß. Aber letztens habe ich das irgendwie nochmal probiert, weil mich hat's interessiert. Und irgendwie war es nicht mehr irgendwie das Alte und irgendwie hatte man kaum noch Waffen und man musste irgendwie sich komisch anmelden und keine Ahnung. Das war dann irgendwie komisch. Aber ihr habt es nie gespielt? Doch. Ich hab dir mal zugeguckt. Das war bis zu dem Moment lustig, als ich mir für 2 Euro oder so eine MP5 gekauft habe und das war dann einfach so übertrieben, das Ding, dass ich dann immer best in der Runde war. Also es war wirklich Pay-to-Win. Hm. Wenn man da Geld reingesteckt hat, dann war man übertrieben. Dann konnte man eigentlich, das war dann nichts mehr, hatte dann nichts mehr mit Fähigkeit zu tun, sondern das war einfach nur, ich hatte die bessere Ausrüstung. Ja, gut. Ich habe noch League of Legends aufgeschrieben, da müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Da hat man ein bisschen ein Styler-Spiel. Ja, da haben wir schon auch einen Podcast drüber aufgenommen mit vielen Leuten. Aber ich habe auch noch Hearthstone und TM Nations aufgeschrieben. Also Hearthstone ist ja ein Kartenspiel von Blizzard. Hm? Auf PC fand ich auch ziemlich cool, ist kurzweilig und macht ziemlich Spaß. Ist so ein bisschen auf Yu-Gi-Oh! Basis. Genau, so ähnlich. Team Nations, weißt du? Das hab ich lange gespielt, Team Nations. Ja, ich auch. Und ach, Trackmania. No? Ja, Trackmania. Ja. Trackmania war einfach aus. Toll. Sprecht's bitte aus. Dann, ich habe eine lange Leitung. Das hat mir gefallen, das Rennen. Also, vor allem das ja. Online hat mir gefallen. Und das Kartenbauen. Du hast zwar manchmal bis zu, also man muss es erklären, bei Team Nations ist es so, wenn du online spielst. Ist auch free to play. Alle, also es fahren, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 50 oder so. Leute fahren auf einer Karte. Aber behindern sich nicht. Genau, du fährst dich durch und musst halt vom Start ins Ziel kommen. Wer die beste Zeit hat, hat gewonnen. Das sind halt nur noch 100stel Sekunden. Das ist wirklich so, man und, arbeitet daran. Genau, und es sind meist selbstgebaute Strecken. Und du brauchst teilweise schon alleine 5 Minuten, um erstmal das Ziel zu finden, dass du weißt, wie du fahren musst. Es gibt manchmal diese Labyrinthstrecken, wo man einfach erst die Hälfte der Zeit da braucht, wo muss ich langfahren? Da hat man es raus und dann muss man ganz schnell versuchen, immer bessere Zeit, immer bessere Zeit. Gibt solche Strecken, wo plus 3-4 Leute ins Ziel kommen, weil die so schwer zu fahren sind. Also das hat wirklich was mit Fahrer können zu tun. Genau, da ging es eigentlich wirklich nur um. Ja, das ist auch wirklich das, wo man, kein Zufall, kein Glück, das war einfach nur. Das ist dann wirklich das, wo man auf der Tastatur klickt. Klick, ja. Ein Klick noch, ein Klick. Das hat mir echt gefallen. Auch dieser taktische Aspekt, dass man immer, also erstmal die ganze Zeit zurücksetzen, man hat eine Taste und dann setzt es einen direkt an Start oder letzten oder Punkt. Genau, letzten Punkt. Und aber dass es dann zum Beispiel solche Rundkurse gab, die ich ziemlich cool fand, wo ich zuerst gedacht habe, okay, ich habe verkackt, wieder an Start und fahre ich wieder los. Aber der Gedanke dabei ist, wenn du einen Rundkurs fährst, wirst du mit der Zeit schneller. Und wenn du dann dich zurücksetzt, musst du wieder beschleunigen. Ja. Und durch die Kurven. Aber wenn du einmal Geschwindigkeit hast, fährst du einfach weiter, wenn ein Unfall baust, weil dann wirst du schneller und schneller und schneller. Und das fand ich ziemlich cool. Und eben auch das Kartenbauen. Weil ich dann irgendwelche immer Strecken gebaut habe, wo man 6 Minuten fährt. Oder so. Na, ich weiß, ich habe dann. Ja, mit Abkürzung, damit man da nur die Hälfte der Zeit braucht. Ich habe dann probiert, möglichst alle Medaillen zu bekommen. Hm? Also alle Strecken aufzudecken. Und die schwarzen Strecken waren dann teilweise schon ziemlich krass. Also, ja. Da ist man dann nach einer Stunde probieren einmal ins Ziel gekommen. Das war schon ziemlich problematisch. Das Coole ist auch Team Nations, das hat ja nicht nur dieses einfach Rennen, sondern auch mit viel Sprüngen und sowas. Wir können direkt von Trackmania reden. Ja, Trackmania im Allgemeinen. Ja, ich hab's nur, das ist halt das Einzige, was ich davon gespielt habe. Deswegen. Ich glaube, es ist eigentlich was frei. Ja, es ist das Einzige, was kostenlos ist. Ja. Aber es macht extrem viel Spaß. Das Einzige, was ich noch von Trackmania weiß, du musst erst so ganz viel Beschleunigung holen und dann musst du diese Runden dann fahren und gucken, dass du nicht runterfällst. Ja, wird auch viel mit hier Gravitation und Zentrifugalkraft gespielt und alles. Ein Spiel habe ich mir noch aufgeschrieben, nämlich T-Worlds. Ja, was ist das? Das war das mit diesen kleinen Bällen. Du hast so einen Haken? Richtig, genau. Ja. Den Enderhaken und dann die Waffen. 2D von der Seite gesehen, man ist so einfach ein Ball mit zwei das Füßen. Das ist so ein Skill-Spiel. Wie ein kleiner Kirby. Ja, genau, wie ein kleiner Kirby. Hat eine Knarre, die man auf verschiedene aufsammeln kann. Man kann den auch färben. Ja. Vielleicht auch ein Aspekt, den man macht. Und so was? Nee, das Kettensäge nicht. Ninja-Schwert. Ja, Ninja-Schwert war das Beste. Und die geilste Waffe war, glaube ich, so eine Laserknarre, so eine blaue. Ja, stimmt, die hat, glaube ich, gewonnen, wenn die getroffen hat. Genau, und das habe ich nur so im Kopf, weil wir haben ja noch in der Schule Info und ich muss leidtragend zugeben, dass manchmal am Anfang der Stunde dann gern noch, bis der Lehrer das erste Mal an den Computer geht, von allen über den LAN T-World gespielt wird und dann macht er irgendwas am Computer, fängt an was zu programmieren, dann alle klick, alle offline. Und es macht aber trotzdem Spaß, weil wenn man alle irgendwie so 14 Leute in einem Raum ist und alle spielen übers LAN, macht das schon ziemlich fehl. Ja, noch die Sandra ist da auch mit dabei, ihr beide nicht, weil ihr seid nicht im Info bei uns. Ich müsste es mal mitspielen. Ja, müsstest du mal machen. So, möchtet ihr noch was über Online-Games reden? Weil dann können wir noch die Stunde voll machen. Die haben wir noch nicht ganz. Wir haben noch 4 Minuten. Ich bin durch. Alles ist gesagt. Wir können jetzt auch 4 Minuten einfach nur schweigend da sitzen. Genau. Und ich glaube, das freut meine Hörer nicht. Alle Real-Life-Namen mit Nachnamen aufzählen, die wir kennen. alle, die schon im Podcast waren. Nee, aber ich spiele eigentlich gern, auch online. Wobei mir die Story-Games mehr gefällt, aber so für einen kleinen Spaß nebenbei ist online eigentlich immer ziemlich cool. Und deswegen nutze ich das so. Ihr auch, nehme ich an. Mir geht es genauso. Was online und Story vereint? Diablo 3. Kann ich empfehlen. Okay, Diablo bin ich noch nie reingekommen, das Spielprinzip gefällt mir so total. Okay, ja, das ist so. Ja. Allgemein schon. Ja, jetzt will ich noch was, also ich beende jetzt langsam, ich will jetzt noch was zum Podcast sagen. Mir ist aufgefallen, ich hatte lange Zeit nicht die Feed-Adresse auf unserer Website angezeigt, was vielleicht für Abonnenten ein wenig ungünstig ist. Die ist jetzt zu finden, rechts. Da steht dann einfach Pukala Feed. Da könnt ihr dann den RSS-Feed einfach euch holen. Und noch ein Problem habe ich bei iTunes, nämlich dass unser Podcast auf iTunes unter Auto und unter Englisch verbucht ist. Ich habe da jetzt noch keine Lösung dafür gefunden, weil man nicht direkt darauf zugreifen kann. Ich weiß nicht, wenn einer unter meinen Hörern mir eine Lösung für das Problem sagen kann, dann wäre ich sehr dankbar. Ich habe noch nicht bei iTunes angerufen, muss ich noch machen. Aber ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, wenn ihr Feedback geben wollt, immer wie immer an pokala@gmx.de und ja, auf Facebook, ich habe immer noch nicht alles aktualisiert von meinen, ich habe glaube ich 3 Folgen online auf Facebook, aber das ist so nervig, weil ich dann immer auf YouTube noch die Folgen hochlade und die veröffentliche. Aber auf Twitter seid ihr gut beraten, weil da veröffentliche ich immer, wenn eine neue Folge kommt und unsere Website, logischerweise, findet ihr einfach, wenn ihr nach Pokala Podcast sucht. Und der Christoph tut die ganze Zeit schon so, als er einschlafen würde. Der Podcast ist nicht so lang. Das kannst du mal aushalten. Ist ja oft. Benimm dich doch mal. Eben. Ja, geh mal ins Bett. Weil wir machen jetzt noch eine andere Sache, die ich vielleicht auch im Podcast mal veröffentlicht werde. Mal sehen. Also, ich bring's jetzt zu Ende. Ich war der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin der Max. Und ich war die Sandra. Gut, bis zu einer nächsten Folge des Pokala Podcasts. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.